Heute möchte ich Schuberts Verhältnis zu Beethoven näher beleuchten. Und allein mit diesem Thema ließen sich leicht mehrere Sendungen füllen. Beethoven, für Schubert ein Monument, ein Fixstern, ein Künstlervorbild wie sonst nur Goethe. Beethoven, der Zeitgenosse und Konkurrent, der Wiener Nachbar. Beethoven, der letzte lebende Klassiker. Beethoven, der Politische, der Revolutionär. Beethoven, die Schallmauer, die es zu durchbrechen gilt oder wenigstens zu umgehen. Und damit herzlich willkommen zur 14. Folge unserer Sendereihe. Beethovens Bann. Hätte ich 1000 Arme zu rühren, könnte ich brausen die Räder führen, könnte ich wehen durch alle Haine, könnte ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, wie ist mein Arm so schwach, was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Da sitz ich in der großen Runde, in der stillen, kühlen Feierstunde. Und der Meister sagt zu allen, euer Werk hat mir gefallen. Euer Werk hat mir gefallen, und das liebe Mädchen sagt, allen eine gute Nacht, allen eine gute Nacht. Bitt ich 1000 Arme zu rühren, könnte ich brausen die Räder führen, könnte ich wehen durch alle Haine, könnte ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Am Feierabend ein Lied aus der schönen Müllerin. Wenn man hier den Meister im Text mit Beethoven gleichsetzt und die Müllerin, das liebe Mädchen, mit der Kunst, mit der Musik, dann ergibt sich ziemlich genau die Situation, in die Schubert sich Anfang der 1820er Jahre gestellt sieht. Als einer von mehreren jungen Komponisten, die auf sich aufmerksam machen wollen, die ihre eigenen künstlerischen Wege gehen und dafür gerne Beethovens Segen hätten und die untereinander natürlich Konkurrenten sind und wissen, am Ende kann es nur einen geben, einen, der, metaphorisch gesprochen, das Herz der Müllerin gewinnt. Wir hörten den Tenor Peter Schreier und den Pianisten Norman Schettler und die Verzierungen und Triller, die Schreier hier macht, die sind nicht willkürlich, sondern folgen den Vortragsanweisungen, wie sie von Schuberts Lieblingssänger Johann Michael Vogel überliefert sind. Das Lied ist im Blick auf Beethoven für Schubert vor allem eins, eine Beethoven-freie Zone. Abgesehen von der fernen Geliebten, den Gellert-Liedern oder ein paar Einzelliedern, komponiert Beethoven kaum Lieder. Schubert kann sich diese Domäne also ungestört erobern. Und bleibt vor Beethoven trotzdem immer dezent. Nie gibt er dem Älteren so etwas zu verstehen wie Platz da oder Hoppla, jetzt komme ich. Das erste Werk, das er Beethoven widmet, ist denn auch kein Lied, sondern das sind vierhändige Klaviervariationen über die französische Romanze Le Bon Chevalier. eine erstaunlich konventionelle, ja ausgesprochen unbeethovensche Komposition. Und vielleicht steckt hinter dieser Wahl ja Strategie, die Widmung als Tarnkappe, wenn man so will. Jara Thal und Andreas Grotheusen mit den Variationen in E-Moll über ein französisches Lied zu vier Händen, Opus 10, Deutschverzeichnis 624, dem Herrn Ludwig van Beethoven zugeeignet von seinem Verehrer und Bewunderer Franz Schubert. Thank you. 1818 schreibt Schubert diese Variationen über das Lied Le Bon Chevalier, 1822 widmet und übergibt er sie Beethoven, der sie schätzt und mit seinem Neffen Karl gerne spielt, wie es heißt. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Klavierduo Thal-Grothäusen. In Wien leben Schubert und Beethoven oft nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Viel Umgang haben sie trotzdem nicht miteinander. Sei es, dass der Jüngere die Nähe des Älteren scheut, aus Ehrfurcht, sei es, dass der Ältere die Konkurrenz des Jüngeren fürchtet. Außerdem endet die persönliche Übergabe der Variationen in einem Desaster. Beethovens Sekretär und erster Biograf Anton Schindler schildert sie folgendermaßen, und wenn das nur zur Hälfte stimmt, muss die Aktion für Schubert schrecklich gewesen sein. Schindler schreibt: Die bis ans Haus festgewahrte Courage verließ ihn, also Schubert, ganz beim Anblick der Künstlermajestät. Und als Beethoven den Wunsch geäußert, Schubert möge die Beantwortung seiner Fragen niederschreiben, war die Hand wie gefesselt. Beethoven durchlief das überreichte Exemplar und stieß auf eine harmonische Unrichtigkeit. Mit sanften Worten machte er den jungen Mann darauf aufmerksam, beifügend, das sei keine Todsünde. Indessen ist Schubert vielleicht gerade infolge dieser begünstigenden Bemerkung vollends aus aller Fassung gekommen. Erst außer dem Hause raffte er sich wieder zusammen und schalt sich selber derb aus. Die Musikhistorikerin Veronika Beci stellt hier die gewagte These auf, Schubert habe es nicht etwa vor Schüchternheit oder Scham die Sprache verschlagen, sondern aus Wut. Wut über Beethovens Kritik. Aber damit steht Beci doch ziemlich allein da. Die nächste Schubert-Lieferung an Beethoven jedenfalls besorgt Schindler selbst und allein. Jahre später, Anfang 1827, in Beethovens Todesjahr. Zu dieser Lieferung zählen auch die folgenden beiden Lieder, Iphigenia und Die junge Nonne. Gundula Janowitz und Irving Gage. Zwei Lieder nach Texten von Johann Meyerhofer und Jakob Nikolaus Kreiger. Es sang Gundula Janowitz, es spielte Irvin Gage. Beethoven liegt bereits da nieder, als Schindler ihm einen Packen von etwa 60 Schubert-Liedern vorbeibringt. Zur Zerstreuung, wie es heißt. Weiter schreibt Schindler: Der große Meister, also Beethoven, der früher nicht 5 Lieder von Schubert kannte, staunte über die Zahl derselben und wollte gar nicht glauben, dass Schubert bis zu jener Zeit deren bereits über 500 geschrieben hatte. Aber staunte er schon über die Zahl, so geriet er in die höchste Verwunderung, als er ihren Inhalt kennenlernte. Mehrere Tage hindurch konnte er sich gar nicht davon trennen. Mit freudiger Begeisterung rief er wiederholt aus: Wahrlich, in dem Schubert wohnt ein göttlicher Funke. Hätte ich dies Gedicht gehabt, ich hätte es auch in Musik gesetzt. So bei den meisten Gedichten, deren Stoff, Inhalt und originelle Bearbeitung er nicht genug loben konnte. Ebenso konnte er nicht begreifen, wie Schubert Muße hatte, sich über so viele Dichtungen zu machen, wovon manche 10 andere enthält, wie er sich ausdrückte. Göttern soll sich nicht messen. Irgendein Mensch hebt er sich aufwärts und berührt mit dem Scheitel die Sterne. Nirgends haften dann die unsichern Sohlen und mit ihm spielen Wolken und Winde. Nirgends haften dann die unsichern Sohlen und mit ihm spielen Wolken und Winde. Mit festen, markigen Knochen auf der wohlgegründeten, dauernden Erde. Reicht ihr nicht auf, nur mit der Eiche? Unterscheidet Götter von Menschen, dass viele Wellen vor jenen wandeln, ein ewiger Strom. Verschlingt die Welle und wir versinken und wir versinken. Und viele Geschlechter reihen sich dauernd an ihres Daseins unendliche Kette. Denn mit Göttern soll sich nicht messen irgendein Mensch, Die Grenzen der Menschheit nach Goethe, eines der Schubert-Lieder, die der späte Beethoven bewundert. Und fast klingt dieses Lied in seinem heroischen Ernst selbst nach Beethoven. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Bariton Johannes Martin Krenzle und dem Pianisten Hilko Dumno. Nach seiner Liederlektüre habe Beethoven oft von Schubert gesprochen und habe es bedauert, ihn nicht früher kennengelernt zu haben, so Anton Schindler. Schubert werde noch viel Aufsehen in der Welt machen, prophezeit Beethoven, und das stimmt bis heute. Schubert hat von diesem Ritterschlag nichts gewusst. Schindler kolportiert ihn erst viel später, 1840, in seiner Beethoven-Biografie. Die persönlichen Begegnungen zwischen den beiden Komponisten sind schlecht bis gar nicht dokumentiert. Im Juni 1822 treffen sie sich angeblich in einem Gasthof. Auch halten sie sich wohl öfter zur gleichen Zeit in der Verlagshandlung Steiner und Co. auf, wo Beethoven über »Die Italiener« herzieht. Außerdem soll Schubert Beethoven nach einer Fidelio-Vorstellung am Kärntner Tortheater aus der Ferne beobachtet haben und einen Besuch am Totenbett des Meisters soll es auch gegeben haben am 18. März 1827. Großartige Legenden lassen sich aus all dem nicht stricken und handfeste Belege oder Beweise existieren nicht. Umso interessanter sind die musikalischen Bezüge. Ganz ungeschminkt finden sie sich zum Beispiel in Schuberts Oktett aus dem Frühjahr 1824. Ein Werk, das bis in die Anzahl und Bezeichnung der einzelnen Sätze hinein Beethovens Septett Opus 20 reflektiert. Das Septett war so populär, dass die Spatzen einzelne Melodien daraus buchstäblich von den Dächern pfiffen. Nicht nur die des Menuetts. Das Menuett, der dritte Satz aus Beethovens Septett für Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Cello und Kontrabass. Es spielte das Scharoun-Ensemble. Schuberts Antwort darauf ist ein Oktett, sein Oktett. Er setzt also in der Besetzung noch eins drauf durch eine zweite Geige. Ansonsten vertauscht er nur die Reihenfolge von Menuett und Scherzo. Sein Menuett steht an fünfter Stelle von insgesamt sechs Sätzen und ist ein schönes Beispiel dafür, wie Schubert den volkstümlichen Gestus, der bei Beethoven viel derber klingt, durch Finessen in der Instrumentation gleichsam entrückt, ja poetisiert. Schubert will schon auch populär sein, ja, mit reinem Drauflosmusizieren aber gibt er sich nicht ab. Der legendäre Ausspruch jedenfalls, er, Schubert, wolle sich mit Kammermusik den Weg zur großen Sinfonie bahnen, dieser Ausspruch hat mindestens eine doppelte Bedeutung. Die große Sinfonie, das ist nach der Ankündigung von Beethovens 9. 1824 genau das, eine groß besetzte Sinfonie aus Schuberts eigener Werkstatt. Die große Sinfonie ist aber auch das große Publikum, der Konzertsaal und damit der Abschied aus der privaten oder halbprivaten Sphäre der Salons und Hauskonzerte. Diesen öffentlichen Raum will Schubert erobern. Sein Oktett leistet ihm dabei gute Dienste. Das Menuetto aus dem Oktett für zwei Violinen, Viola, Violoncello, Bass, Klarinette, Horn und Fagott in F-Dur, Deutschverzeichnis 803, mit dem Dresdner Oktett. Thank you. Das Menuett, der fünfte Satz aus Schuberts Oktett, gespielt vom Dresdner Oktett in einer Aufnahme von 2017 von den Salzburger Osterfestspielen. Mit solcher Musik, wie gesagt, will Schubert sich den Weg zur großen Sinfonie bahnen. Und hinter dieser Absicht steht ganz bestimmt Beethoven. Aller Wahrscheinlichkeit nach besucht Schubert die Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie am 7. Mai 1824 im Kärntner Tortheater. Es gibt zumindest keinen Grund, warum er nicht dabei gewesen sein soll. Das mit der großen Sinfonie ist der eine berühmte Schubert-Satz. Den anderen, sogar noch etwas berühmteren, legt Joseph von Spaun ihm in den Mund. »Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?« soll Schubert ausgerufen haben, und das wird gerne gedeutet als Ausdruck seiner eigenen Ohnmacht und Unfähigkeit. Aber stimmt das? Stimmt das so? Schubert macht und vermag im Grunde doch sein ganzes Leben lang. Mal komponiert er direkt auf den Älteren hin, wie wir im Oktett gesehen und gehört haben, mal komponiert er kunstvoll an ihm vorbei, in seinen Liedern zum Beispiel. Gewiss, es ist nicht zuletzt Beethoven, der Schubert Grenzen aufzeigt und ihn in Krisen stürzt, gerade was den Umgang mit dem klassischen Sonatensatz betrifft, vor allem in der Klavier- und der Orchestermusik. Trotzdem wagt Schubert es, nach Mozart und Haydn und neben Beethoven Klaviersonaten und Sinfonien zu schreiben. Mit Ohnmacht, mit fehlender künstlerischer Potenz ist das nicht zu erklären. Sogar im Theater orientiert sich der Jüngere am Älteren, obwohl Beethovens einzige Oper Fidelio keine Erfolgsgeschichte ist im beginnenden 19. Jahrhundert. Hören Sie aus Schuberts Singspiel Fernando das Duett Eleonore Fernando, vergessen sei, was uns getrennt. Ein Schelm, wer bei dieser Musik nicht an das Duett Leonore Florestan aus dem zweiten Fidelio-Akt denkt. O namenlose Freude. Es singen Edith Mattis und Heiner Hopfner. Du schenkst es ihr, dein Glückes Krone, die Gott. Die Rettungsoper alla Fidelio im Gewand eines Rührstücks. Das ist Schuberts Singspiel Fernando von 1815. Das Ganze hat 7 Nummern und dauert keine halbe Stunde. Wir hörten das Duett Vergessen sei, was uns getrennt. Eine Aufnahme mit Edith Mattis, Heiner Hopfner und dem Symphonieorchester des ORF unter Lothar Sagrosek. Und ich bleibe bei der Oper. Schuberts Bezugnahme auf Beethovens Fidelio geht nämlich noch weiter. 4-mal ertönt in Fierabras, Schuberts ausgefeiltester und reifster Oper, ein Trompetensignal, sozusagen die Vervierfachung des Trompetensignals im Fidelio. Bei Beethoven kündigt die Trompete mit der Befreiung der Liebenden auch das Ende der staatlichen Willkür an. Es ist also ein hochpolitisches Signal, und wenn Schubert es zitiert, dann dürfte er sich dieser Dimension bewusst sein in der bleiernen Metternich-Ära. 4-mal, wie gesagt, ertönt in Fierabras dieses Signal. Im Quartett dem Erfolg vertrauen im ersten Akt sowie in allen 3 Finali. Interessant und besonders explizit ist das im 2. Akt der Fall, weil die Trompete sich ganz direkt an die Christin Florinda und die gefangenen Franken wendet, obwohl die gegnerischen Mauren gerade zum Sturm blasen. Hören Sie aus Fierabras das Duett mit Chor, selbst an des Grabes Rande, sowie Melodram und Chor, der Hoffnungsstrahl aus dem 2. Akt. Es singen und musizieren Peter Svensson, Thomas Hampson, Cheryl Studer, Robert Gambill, der Arnold Schönberg Chor und das Chamber Orchestra of Europe. Die musikalische Leitung hat Claudio Abbado. Und in die Brust, das Herz wird nächste Morgen. Ein Mittel gibt's noch, doch kühn es sei. Zu wagen ist nicht der Verzweiflung Schreckenswagen. So klingt die Trompete im Finale des zweiten Aktes von Schuberts Oper Fierabras. Wir hörten eine Aufnahme mit Claudio Abbado am Pult des Chamber Orchestra of Europe. In der Schubert-Beethoven-Forschung gibt es im Wesentlichen zwei Richtungen. Die eine ist schon etwas älter und klingt für moderne Ohren fast lächerlich. Spurenelemente davon aber prägen bis heute das Denken. Vergleiche man Schubert mit Beethoven, heißt es da, sei das, als vergliche man eine Frau mit einem Mann. Schubert verkörpere das sogenannte Weibliche und damit Mitgefühl, Zuneigung, ja Liebe, während Beethoven für das Männliche stehe, den starken, wilden, erbarmungslosen Zwang des Willens. So ist das immerhin beim großen Charles Grove nachzulesen, das ist der mit dem Lexikon. Die andere Richtung hält Folgendes fest. Für Schubert-Werke bis 1819 gäbe es viele und recht vage Bezüge zu Beethoven, in der Phase danach eher wenige und im Todesjahr 1828 dann einige ausgesprochen dezidierte. Wobei frühere Forscher mehr die Einflüsse auf Schubert betonen und spätere mehr seinen Eigensinn. Versucht man diese Einordnung auf Schuberts S-Dur-Klaviersonate Deutschverzeichnis 568 anzuwenden, fällt einem vor allem ein gewisser Klassizismus auf. Eigentlich ist Schubert ja derjenige, der die Dominante im Sonatensatz entmachtet, indem er die Terz aufwertet. Zu den üblichen harmonischen Dualismen tritt bei ihm ein drittes. Damit folgt sein musikalisches Denken nicht der klassischen Hierarchie. In der S-Dur-Sonate aber tut es das sehr wohl und die vielen Verzierungen, die er hier schreibt, unterstützen das noch. Schubert, klassisch? Elisabeth Leonskaja mit dem ersten Satz Allegro Moderato aus der Sonate in S-Dur. Thank you. Thank you. Elisabeth Leonskaja mit dem Kopfsatz aus der Sonate in Es-Dur, Deutschverzeichnis 568. Hier also hat Beethoven mit seinen Klaviersonaten Opus 7 und Opus 10 Nummer 1 Pate gestanden, und weniger als dass man das auf Anhieb hört, drückt sich diese Patenschaft in der Umarbeitung der Musik aus. Schubert korrigiert seine Manuskripte ja so gut wie nie, insofern ist das allein schon bemerkenswert. Ursprünglich steht die Sonate in Des-Dur und hat starke Dissonanzen. Schubert überträgt sie später nach Es-Dur und glättet die ärgsten harmonischen Ruppigkeiten. 10 Jahre lang dauert dieser Prozess, und einer seiner Zwischenschritte findet sich auf einem Beethoven-Autograph, ausgerechnet, auf der Handschrift des Liedes »Ich liebe dich, so wie du mich«. Das Autograph ist seit 1818 in Schuberts Besitz. Schubert goes Beethoven, das gilt für viele Klaviersonaten, für die in A-Moll, Deutschverzeichnis 784, für die in C-Dur, Deutschverzeichnis 840, die sogenannte Reliquie, oder für die in A-Moll, Deutschverzeichnis 845. Und natürlich auch für die späte Sonatentrias, Deutschverzeichnis 958 bis 960. Und keine Bezugnahme ähnelt der anderen. Mal sind es deutliche Emanzipationsbestrebungen, wie in den späten Sonaten, regelrechte Abstoßungsreaktionen. Mal versucht Schubert sich in einer Art Beethoven-Mimikrie, wie wir sie eben gehört haben. Mal scheint in den Sonaten eine fast sinfonische Sprengkraft zu liegen. So wird sein Grand Duo, Deutschverzeichnis 812, lange für den Klavierauszug einer Sinfonie gehalten, vorzugsweise für den der Unvollendeten. Man begründet das mit allerlei Unklavieristischem in der Partitur und mit den thematischen Bezügen zu Beethovens 2. und 7. Sinfonie. Diese Bezüge gelten zwar hauptsächlich für den langsamen Satz, aber auch im 3. Satz, im Scherzo, ist die Beethoven-Nähe unüberhörbar. Markige Staccati, weit gespannte Griffe, eine sehr starke Dynamik, viel forte und fortissimo, viel forzando. Sviatoslav Richter und Benjamin Britten in einer Live-Aufnahme aus Aldborough 1965. Nicht einmal das Trio will hier so recht singen. Das waren Sviatoslav Richter und Benjamin Britten mit dem Scherzo aus Schuberts Sonate in C-Dur, Deutschverzeichnis 812, dem sogenannten Grand Duo. Das Sinfonische ist hier wie in anderen Klavierwerken zweifellos mitgedacht und treibt die Möglichkeiten des Instruments an Grenzen. Halten wir uns noch einmal die Chronologie vor Augen. In dem Moment, in dem Schubert sich zur großen Sinfonie entschließt, im Frühjahr 1824, kurz vor der Uraufführung von Beethovens Neunter, macht dieser ihm einen Strich durch die Rechnung. Warum? Weil er mit eben dieser Neunten, mit dem Einsatz von Gesangssolisten und Chor, das Konzept der klassischen Sinfonie aushebelt, ja sprengt. In dem Moment, in dem Schubert sich der großen Form gewachsen fühlt, erklärt Beethoven sie für obsolet. Was Schubert auch unternimmt, Beethoven ist immer schon da, ist kühner, visionärer, radikaler. Und was macht Schubert? Er komponiert seine große Sinfonie trotzdem. Er bleibt bei seiner Idee. Das zeugt von Selbstbewusstsein und einem nicht kleinen Willen zur Opposition. Indem er auf der Sinfonie als Möglichkeit beharrt, verteidigt Schubert Beethoven sozusagen gegen Beethoven, den Meister der Sinfonie gegen denjenigen, der jetzt das Ende der Sinfonie verkündet. Mehr noch, erst indem Schubert auf der Sinfonie als Möglichkeit beharrt, macht er sich das Ethos des Älteren wirklich zu eigen. Ein Ethos, das sagt, sei du selbst, folge deinem Eigensinn. Nichts anderes tut Schubert in seiner großen C-Dur-Sinfonie. Wir hören den langsamen Satz Andante con moto im typischen Wanderschritt, eine sich anbahnende Katastrophe, deren Höhepunkt und wehmütig singende Celli. Raphael Kubelik und das Royal Philharmonic Orchestra. Thank you. Raphael Kubelik im November 1958 am Pult des Royal Philharmonic Orchestra mit dem langsamen Satz aus Schuberts Sinfonie Nummer 9 in C-Dur, Deutschverzeichnis 944. Am 26. März 1827 stirbt Beethoven. Drei Tage später ist Schubert neben anderen Wiener Berühmtheiten wie den Dichtern Ferdinand Raimund und Franz Grillparzer einer von insgesamt 36 Fackelträgern bei Beethovens Beerdigung auf dem alten Währinger Friedhof. 20.000 Menschen nehmen daran teil. Eine Staatsaktion. Die ersten Werke, die Schubert nach diesem Ereignis komponiert, sind Impromptus, seine ersten vier, Deutschverzeichnis 899, von denen die ersten beiden Stücke noch zu Lebzeiten veröffentlicht werden. Ob er hier den Verlust Beethovens verarbeitet, die Befreiung von dem großen Schattenmann in seinem Leben? Schwer zu sagen. Das Großartige an diesen ersten Impromptus ist, dass einerseits jedes ein Kosmos für sich ist, ganz unabhängig, und andererseits alle vier zusammen doch so etwas wie das Gespenst der Sonate noch einmal aufleben lassen. Die vier Impromptus Opus 90 könnten auch die vier Sätze einer Sonate sein. Wie so oft reflektiert Schubert hier das eigene Komponieren mit. Maria João Pires mit dem Impromptu Nummer 1 in der tragischen Tonart C-Moll, Allegro molto moderato. Schwere Gedanken zu Beginn, ein Tasten, viel Zögern und schließlich doch Gesang. Das war aus den Impromptus Opus 90 von Franz Schubert die Nummer 1. Es spielte Maria João Pires. Beethovens Bann, so hieß heute mein Thema. In einer Woche geht es hier um Schuberts politische Gesinnung. Hatte er überhaupt eine? War er ein politischer Mensch, wie so viele seiner Freunde? Spannende Frage. Ich bin Christine Lemke-Matwei. Bleiben Sie mir gewogen. Einen guten Sonntagabend noch.